Amen. Amen. Today we will continue with our inheritance. Heute geht es weiter mit unserem Erbe. Christ, our inheritance. Jesus Christus, unser Erbe. Let us go to Romans 5. Römer 5. Romans 5. We start from verse 12. Römer 5, Vers 12. It says, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, come by sin. Der Tod kommt durch die Sünde. Without sin, there is no death. Ohne Sünde gibt es keinen Tod. You know, when God created the world, als Gott die Welt erschaffen hat, and he made man, und er den Menschen erschaffen hat, and he told Adam, if you sin, you will empower death to kill you. Er hat zu Adam gesagt, dass wenn du sündigst, wirst du dem Tod die Kraft geben, dich zu töten. God introduced death into the world. Gott hat den Tod in diese Welt gebracht. And death was without power. Aber der Tod war kraftlos. But he told man, if you disobey me, aber er hat zu den Menschen gesagt, wenn du mich missachtest, you will not give power to death to kill you. Wirst du dem Tod die Kraft geben, dich zu töten? And you all know that man disobeyed God. Wir wissen alle, dass der Mensch Gott missachtet hat. And since then, seitdem death has been reigning. Regiert der Tod. Praise the Lord. Halleluja. Verse 12 again. Vers 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, through Adam sin came into the world. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen. And death by sin. As a result of the sin, the death now has power to kill man. Und durch die Sünde ist dieser Tod gekommen, der die Kraft hat, Menschen zu töten. Because God created man to live forever. Der Mensch sollte unsterblich sein. You see, to be able to live forever. In der Lage zu sein, für immer zu leben. But he gave us his own, just one law. Aber er gab uns ein Gesetz. That don't eat the fruit. Du sollst nicht von dieser Frucht essen. If you eat the fruit, du sollst von dieser Frucht essen. You will give power to death, and death will surely kill you. I will make sure that death kill you. Ich werde dafür sorgen, dass der Tod dich tötet. We know that God always keeps to his word. Wir wissen, dass Gott sein Wort hält. If not, we cannot even trust him today. Sonst können wir ihm nicht vertrauen. The reason why we can trust his written words. Der Grund, weshalb wir seinem geschriebenen Wort vertrauen. Because he keeps to his word. Weil er sein Wort hält. Praise the Lord. Halleluja. He is a holy God. Er ist ein heiliger Gott. You see that he keeps to his word. That is his holiness. Seine Heiligkeit besteht darin, dass er sein Wort hält. Amen. Amen. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. Death entered. You see, death was now empowered to kill because of the sin of man. Durch die Sünde der Menschen. And so death passed upon all men. You see, death was now inherited. Der Tod wurde jetzt vererbt. And that is why you see death everywhere today. Der Tod überall. You see, because it is an inheritance. Es ist ein Erbe. It's automatic. Once you are born of a man, you are going to die. Durch einen Menschen wirst du sterben. Because in sin did your mother conceive you. Weil in Sünde hat dich deine Mutter geboren. Your mother inherited sin also. Hat die Sünde auch your grandmother, they all inherited sin. Die Sünde geerbt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Verse 13. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. You know, death was in the world. Der Tod war auf der Welt. When God created the earth, als Gott die Welt erschaffen hat, he also created death. Hat er auch den Tod erschaffen. Amen. Amen. And death was there. Und der Tod war da. Then he not gave us just one law. Und er gab uns don't eat the fruit. Ist nicht von dieser Frucht. Without the law, if you don't violate the law, you will not die. Wenn du dieses Gesetz nicht brichst, wirst du auch nicht sterben. Without the law, without law, there is no sin. Aber ohne you Sünde, cannot commit sin. Ohne Sünde gibt es ohne Gesetz gibt es keine Sünde. You know, when if you are driving on the street and they write and it is written 30, that you are to drive 30. Du darfst nur 30 fahren. And if you drive above 30, wenn du dann mehr als 30 you are violating the law. Brichst du das Gesetz? But if you drive 30, genau you are fährst, not violating the law. Brichst du nicht das and Gesetz? If there is no shield there at all, aber wenn es keine that tells you 30. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. You see? And if you even drive 100, you are not violating any law. You understand? Brichst du damit kein Gesetz? Du hast keine Geschwindigkeit. Because there is no shield that is telling you 30, drive 30. Kein Gesetz sozusagen. That's law. Und das ist das Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. You see, law came into the world. Das Gesetz in diese Welt. You see, God gave us just one law. And that law brought down man. Hat uns ein Gesetz gegeben und dieses Gesetz hat den Menschen zu Fall gebracht. And that is why it's so dangerous to live under the law. Deswegen ist es so gefährlich, unter dem Gesetz zu leben. That is why today is under grace. Deswegen leben wir heute and no longer under the law. Nicht unter dem Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. Under grace means it is now through Jesus. Der Gnade heißt durch Jesus. No man could fulfill the law. Kein Mensch kann das Gesetz erfüllen. Then Jesus came to fulfill it for us. Jesus kam, um es für uns zu erfüllen. We now depend on Jesus to be able wir to verlassen live. Uns jetzt auf Jesus, damit wir leben können. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Verse 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that have not sinned after the similitude of Adam's transgression was to come. Verse 15. But not as the offense, so also is the free gift. The offense, so also is the free gift. Jesus is our free gift. Jesus Christus ist unsere Gnadengabe. You see, there is offense, but there is also a free gift. Es gibt eine Übertretung, aber es gibt auch noch eine Gnadengabe. You know, in Romans 8, it talks about two laws. In Römer 8 geht es um zwei Gesetze. It talks about two laws. Let's go there. Put something here. Let us go to Romans 8. Römer 8. Verse 2. Vers 2. He said, for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. You see, can you see it? He said the law of the spirit das Gesetz des Geistes of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Hat mich frei gemacht von dem Gesetz von Sünde und Tod. Praise the Lord. Halleluja. You see, here are two laws. Zwei Gesetze. The law of Jesus, the law of spirit of life in Christ Jesus is more greater than the law of sin and death. Das Gesetz des Geistes des Lebens von Jesus Christus ist größer als das Gesetz der Sünde durch den Tod. Jesus came to fulfill the laws for us. Jesus kam, um das Gesetz für uns zu erfüllen. He said, for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Then back to Romans 5. Römer 5. Verse 15. But not as the offense. So also is the free gift. You see two laws here. The offense and the two gift and the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Römer 5, Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmenden Maßen zu den vielen gekommen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 16, he said, and not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Praise the Lord. Verse 17. For if by one man's offense death reign, if by one man offense death reign, if by Adam disobedient death reign. Wenn durch die Übertretung you see, death von has Adam reign. Der Tod regiert hat, reign by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. You understand it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, death came by one. Der Tod kam durch einen. The righteousness came by one. Aber die Gerechtigkeit kam auch durch einen. You see, we now inherited righteousness. Wir haben Gerechtigkeit geerbt. We inherited sin. Wir haben die Sünde geerbt. And now, today, we inherited righteousness because of Christ. If you now depend on Christ, wenn wir uns auf Christus verlassen, if Christ is really your Lord and your Savior, wenn Christus wirklich dein Herr und Retter ist, then in verse 18 said, therefore, as by one offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Praise the Lord. Hallelujah. That is why it's not about what you do. Es geht nicht um das, was du tust. It's where is your faith. Sondern wo ist dein Glauben? Who do you depend on? Auf wen verlässt du dich? Is it Christ or yourself? Ist es auf Christus oder auf dich selbst? You know, if you depend on yourself, you are under sin. Verlässt, dann bist du in der Sünde. Except you are depending on Christ, then you are under righteousness. Wenn du dich auf Jesus verlässt, dann bist du unter der Gerechtigkeit. Praise the Lord. Halleluja. For as by one man's disobedience, that's verse 19, many were made sinners. By Adam, many were made sinners. Durch Adam sind viele zu Sündern geworden. By Adam, many inherited sin. Viele haben die Sünde geerbt. So by obedience of one shall many be made righteous. You see that? Praise the Lord. Hallelujah. That means it is not about whatever you do. Es geht nicht um das, was du tust. It is where is your faith. Denn wo ist dein Glaube? Is the Lord your Savior? Ist der Herr dein Retter? Is he your Lord and your Savior? Ist er dein Herr, dein Retter? Is he the one that is now your that is now directing your life? Ist er derjenige, der dein Leben leitet? Do you really depend on him? Verlässt du dich wirklich? That he now control you? Dass er you are in him, he is in you. Dass er in dir ist und du in ihm. Praise the Lord. Hallelujah. It's not about I don't sin, I don't lie, I don't steal, you see? Because no self-righteousness can cleanse you. Es geht nicht darum, dass ich nicht mehr klaue, nicht mehr lüge, nicht mehr betrüge, sondern weil keine Selbstgerechtigkeit I no longer fornicate, recht machen kann. I no longer fornicate. Ich trage keine Unzucht. You know, if you really depend on Christ, wenn du dich wirklich auf Jesus verlässt, Christ is really your Lord and your Savior, Christus wirklich dein you Herr will hate hast, fornication. Wirst du die Unzucht auch you hassen. You will hate to lie. Du wirst es hassen. You will hate stealing. Du wirst stehen you hassen. See that, you know, it's not I don't steal so that God will love me. Du sagst nicht, ich stehle nicht mehr, damit Gott mich liebt. I depend on Christ. Sondern ich verlasse mich he auf made Christus. Me to hate sin. Er hat mich dazu gebracht, die Sünde zu hassen. You see, you know, if you know when you are wearing white dress, wenn du etwas Weißes trägst, and very beautiful dress, ein wunderschönes Weißes, you know, if you go to a dirty place, you will not like to sit down there. Du wirst dich auf eine dreckige Bank setzen. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, if you see Jesus as your righteousness, wenn du Jesus als deine Gerechtigkeit, you see, he took away your dirty clothes. Er hat deine dreckigen Klamotten you see, the dirty dress that you were wearing before, you pull it and you gave it to him. And he now pulled his own and he gave his own to you. His own that is so white, so perfect. And when you get to a dirty place, what do? You will not even like there any longer. Because you see yourself beautiful. Do you understand? You see, you cannot sit down where there is dirty, where there is, you hate sin, you don't hate it. It's not Jesus that says hate sin, but you now live to hate sin. Du lebst Because your nature, you are not wearing another nature. Das ist eine andere Natur. You now wear the nature of Christ, das ist die Natur von which is so holy, which is so righteous. Where your focus is, auf dem dein Fokus then you now hate death. Dann hast du you hate where there is death, where it is so dirty. You see, das praise the Lord. Hallelujah. You understand it. You see, that is how we live a holy life. So leben wir ein heiliges you see, a holy life is not when you don't lie, when you don't steal. Ein heiliges Leben ist nicht, dass du nicht mehr lügst, wenn ich you see, a holy life is depending on Christ. Wenn du verlässt dich auf Christus. It's your focus on Christ. Dein Fokus ist auf Christus. Believing that your righteousness is your righteousness. Glauben, dass seine Gerechtigkeit and now you are now wearing the dress that he gave to you. Jetzt trägst du die Gewand. You see, you don't have another nature in you. Das ist eine neue Natur in dir. See, the old nature has been uprooted. You have given it to Christ. Wurde entwurzelt und du hast die Christus. And you now gave the Christ that gave you his own. Und Christus hat dir jetzt that is so perfect, so wonderful. Vollkommen und wundervoll. Praise the Lord. Hallelujah. You see, as you keep on living, you see when you see that place because your new nature is so wonderful. It's Christ. Was wonderful. He Christus. Helped you to hate sin. Und das hilft dir die Sünde zu. And that's why he said grace does not make us sin. So he sagt, dass die Titus, it's Sünde no Titus. Let's go there. Put something here. Let's go to Titus. This Titus. Praise the Lord. Hallelujah. Titus 2. Titus 2. Verse 11. Vers 11. And 12. He said, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Teaching us, you see, grace does not make you sin. Die Gnade führt nicht dazu, dass du sündigst. That you see, that dress of righteousness that Christ gave you does not make you sin. Diese Kleider der Gerechtigkeit führen nicht dazu, dass du sündigst. You see, that dress of that perfect dress ist vollkommene Gnade. That is so wonderful does not make you sin. Sorg nicht dafür, dass du sündigst. You see, that dress that is the dress of grace. Dieses vollkommene Gewand der Gnade. That you are now wearing. Das du jetzt trägst. You see, it does not make you sin. It's teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the presence. In this present world, you see, and it does, you know, that dress that you are wearing helps you to know that you are now, do not have the nature of God. That's grace. Hilft dir zu erkennen, dass du jetzt die Natur Gottes hast. Praise the Lord. It helps you to know that, it helps you to hate sin. Hilft dir die Sünde zu hassen. He said, teaching us that denying of godliness and worldly lust, you see, helps you to reject ungodly living. Das gottlose Leben zu hassen. Anytime the desire of sin comes to you. Wenn das Interesse an Sünde kommt. You see, remember that you are a child of God. Erinnere dich daran, dass du ein Kind remember that you now have his righteousness. Und du seine Gerechtigkeit hast. Remember that you now wear that dress, that Christ dress that he gave to dass you. Das Gewand von Christus trägst. That see, you know if you wear a beautiful dress, a white dress that is there is no stain, you will not like to go to a dirty place and sit down. Wunderschönes weißes Kleid trägst, wirst du dich nicht in eine Pfütze setzen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let's go back to Romans 5. Römer 5. Verse 19. 19. As for by one man's disobedience, many were made sinners. You became a sinner not because of you, because of Adam. It was inherited. Sin. Die Sünde. So by the obedience of one shall many be made righteous. By believing one, that is Christ, then you are righteous. Indem wir einem glauben, Christus, sind wir gerecht. By trusting him, by depending on him, by seeing him as your everything, ihn als alles you are made righteous. Praise the Lord. Hallelujah. How to wear that dress? Is by believing Christ alone. By seeing him in all areas of your life. That's how to wear the dress. How to put on his dress. Amen. His righteousness. Seine Gerechtigkeit. Moreover, the law entered that the offense may abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Grace is greater than the law of sin. Die Gnade ist größer als das Gesetz der Sünde. Is greater than sin. Ist größer als you see, the payment is greater than the demand. Ist größer als die Forderung. You see, it's greater as the whatever it demands to pay. Das, was gefordert what Jesus paid is bigger than the offense that we committed. Das, was Jesus gezahlt hat, war mehr als das, was gefordert war. His blood is bigger than whatever sin you are going to commit. Blut ist größer als jedes Praise the Lord. Begangen hast, begehst und noch begehen wirst. You see, his blood is greater than whatever sin. Ist größer als jedes you see, sin has to be paid for. You must pay for that sin. You see, if you don't accept this, the Christ as your Savior that pay for the sin, you pay for the sin yourself. Wenn du nicht Christus als deinen Retter akzeptierst, dann musst du diese Sünde selbst bezahlen. And people don't know what sins are. Aber Leute, there are so many. Was and that is why you cannot fulfill it. There are so many. So viele. You see, he said, if you violate one, you violate all. Wenn du in the book of James. Bist du in allem schuldig. If you lie, you are stolen, you are fornicated. You see, you have killed. You are not different from somebody that have killed wenn if you ever lie. Gelogen hast, bist du genauso schuldig wie ein Mörder. If you know the right thing to do and you refuse to do it, you have sinned. Wenn du dich weigerst, das Gute zu tun, obwohl du es tun könntest, hast du auch schon gelogen. Even there are some dresses that you are not able to wear. Es gibt auch Kleidung, the material that the Lord forbid in those times, you see, in the Old Testament, he said they should not wear some certain things. They should not eat some certain things. You see, oh, there are so many that you cannot even obey them. Kleidung, Ernährung, so viele Gesetze gibt es, die wir nicht erfüllen können. If you have respect for any man, wenn du einen Menschen respektierst, hast du auch schon Sünde. Let us go to the book of James. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you have respect for any man, if you respect somebody because he's an old man, an old woman, weil er alt ist, you have sinned. Hast du Sünde begangen? Verse 9. Look at that's James 2, verse 9. Jakobus 2, Vers 9. 2, can you help us to read it? Chat? Verse 9 and 10. Beurteilt ihr dagegen Arme und Reiche nach unterschiedlichen Maßstäben, dann verstoßt ihr gegen Gottes Gebot und werdet schuldig. Es hilft dann nichts, wenn ihr alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wer nämlich auch nur gegen ein einziges seiner Gebote verstößt, der hat das ganze Gesetz übertreten. You see it. Praise the Lord. Hallelujah. But if you have respect to a person, you commit sin. If you respect anybody because he have money, because he's more beautiful, because you know he's older than you, because of whatever, because even with your chef in your place of work, you see you have sinned. There is only one respect that you are to respect people is through Christ. Amen. Amen. Wenn du einer Person Ansehen schenkst, weil sie erfolgreicher ist als du, weil sie hübscher ist als du, weil sie mehr Geld hat als du, weil sie älter ist, als du, your parents. Oder auch wenn es Eltern sind, ob es deine Vorgesetzten auf der Arbeit sind, dann ist das ist Sünde. If you respect even your parents, it's a sin. You know why? Because if you to respect your parents, you first of all respect Christ. Du musst erstmal Christus respektieren. It is through Christ you can even respect your parents. Du kannst nur durch Christus deine Eltern respektieren. You see, it is Christ in your parents that you respect. Du respektierst Christus in deinen Eltern. Praise the Lord. Halleluja. You see, you see Christ in your brothers and sisters. Your senior brothers. You know, people respect their senior brothers. Their senior sisters, you see. If you have respect for any person, you have committed sin. Was sündhaft. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you respect somebody because he's your big brother. Du respektierst jemanden, weil er dein großer Bruder ist. You respect people because they have Christ. Du respektierst Menschen, weil sie Jesus Christus haben. You respect Christ in people. Du respektierst Christus in Menschen. Amen. Amen. That in verse 19 also he said, but if you, verse 9, amen. Okay, now verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Praise the Lord. Hallelujah. You see, I don't lie, but ich lüge nicht. But I, aber you see, I don't, you don't know, I did not fornicate, but you lie. I did not kill, but you lie. Ich habe mich getötet. You are exactly like somebody that killed. Du bist genauso schuldig wie ich. You are not different. Du bist nicht anders. That's what the Bible is telling us. Das sagt uns die Bibel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So that is why Christ is so important. Deswegen ist Jesus Christus so wichtig. That we come to him. Dass wir zu ihm kommen. And have him as our Lord and our Savior. Und ihn als unseren Herrn und Retter haben. Through him we now inherited righteousness. Durch ihn haben wir Gerechtigkeit gelernt. You see, we are now created in holiness and righteousness. Sind wir erschaffen worden. Ephesians. Let us go to the book of Ephesians. Und Gerechtigkeit. Epheser. Epheser 4. This verse from verse 21. It said, if so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. As the truth is in Jesus. There is no truth anywhere. Es gibt keine Weiten except in Jesus. Als in Jesus. He said, I am the way, the truth, Jesus and the life. Weg, die Weite und das Leben. There is the natural truth that people call truth. They are fake truth. Natürliche Weite, die Menschen fake. Weit nennen, das ist falsch. You see what they call truth today. Sie Weit nennen. What they call all this natural truth. That they see is as natural truth. Sie als natürliche, die sie als Weit akzeptieren. If you want to look at that, let us go to, put something here. Go to Matthew 22. Matthäus 22. Let me see if I can get it. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 22. You know, there's a spiritual truth and there's a natural truth. Es gibt eine geistliche Wahrheit und eine natürliche Wahrheit. You better love the spiritual truth. Liebe lieber die geistliche Wahrheit. And learn to reject the natural truth. Und lernen die natürliche Wahrheit zu verweigern. You see, learn the doctor's report is a natural truth. Denn das, was der Arzt sagt, ist eine natürliche Wahrheit. Your result is a natural truth. Deine Ergebnisse sind eine natürliche you Wahrheit. You see, the pain is your body. In your body is a natural truth. Das ist eine natürliche Wahrheit. But the word of God that says that you're already healed is a spiritual truth. Praise the Lord. Hallelujah. That is now our life, you see. If you dream that you are going to die, it's a natural truth. Ist eine natürliche Wahrheit. You see, our people will be afraid. But you have a spiritual truth. Aber das ist eine geistliche that Wahrheit. Says you will live and not sagt, die wirst leben und nicht sterben. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 22. Look at from verse 42. It says, saying, what think ye of Christ? Jesus is asking them. Because they know a little bit of Christ. Jesus fragt sie, weil sie etwas von Christus wissen. They know about the natural things. Sie wissen, but they don't know about the spiritual things. Aber sie wissen nichts Geistliches über ihn. That is what churches are all about today. Und so ist es auch in vielen everywhere Menschen. They all know about natural sie wissen things. Das Natürliche. You see, they are not different from the natural man. Wir sind nicht anders als der natürliche Mensch. But you know, the kingdom of Christ is not the natural truth, it's about the spiritual truth. Aber das Königreich von Christus, da geht es nicht um die natürliche Welt. Here Jesus is saying something. He says, saying, what think ye of Christ? Whose son is he? They say unto him, the son of David. You know, the son of David is a natural. Der Sohn David ist natürlich. You see, the son of David, the lineage of David. As a person, is the son of David. Als eine Person ist es der Sohn Davids. And then in verse 43. He said unto them, how then doth David in spirit call him Lord? Saying, you know, David in the spirit calls you somebody that is your son in the physical world. You are not calling him Lord. Jemand, der dein Sohn ist in der physischen Welt, aber du nennst ihn trotzdem Herr. Jesus, David is calling Jesus Lord. David nennt Jesus Herr. But you have just said that he's his son. Aber du hast gerade gesagt, dass but Jesus sein Sohn ist. Then Jesus said, how then doth David in spirit call him Lord? Saying, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make thee your enemy, the footstool If David, verse 45, praise the Lord. Hallelujah. If David then call him Lord. If David call him Lord. Wenn der Herr ihn Herr, also wenn David ihn Herr nennt. How is he his son? Wie ist er denn sein Sohn? You know, there is a natural truth and there is a spiritual truth. Es gibt eine natürliche Wahrheit und eine geistliche Wahrheit. The spiritual truth is that Jesus is David's Lord. Die geistliche Wahrheit ist, dass Jesus der Herr von David ist. You see, the natural truth is that he is the son. Jesus is the son of David. Ist, dass Jesus der Sohn Davids ist. The real truth. Die wirkliche Wahrheit. His Jesus is David's Lord. Jesus ist der Herr von David. Because he is the Savior. Jesus is the Lord and the Savior. Denn Jesus ist Herr und Retter. But in the natural, you understand it at all. Praise the Lord. You see, the two, you see, if you do not know, you know, people will argue, Jesus was a good man. He was a prophet. He was there. You know, and yes, they are calling him a son of a person, naturally. But Jesus is saying, why then did David called him my Lord. Praise the Lord. Hallelujah. That's why the Bible is not written to the natural man. Deswegen ist die Bibel ist nicht zu den natürlichen Menschen. The Holy Spirit has to help you to understand. Der Heilige Geist muss dir helfen, es zu verstehen. Amen. Amen. Back to Ephesians. Ephesians 4. Ephesians 4. Verse 21 again. If so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus. You know, in John 16, he said the Holy Spirit is to reveal the truth to us. Der Heilige Geist muss uns die Wahrheit offenbaren. He is to open your heart to understand the truth. Er muss unser Herz öffnen, damit wir that Jesus is David's Lord. Dass Jesus der Herr von David ist. I'm not Jesus is David's son. Und nicht das Jesus der Sohn von David. But Jesus is David's Lord. Aber Jesus ist der Herr von David. He tell you how to be in the spirit to understand it. Du musst im Geist sein, um das zu verstehen. The natural man cannot understand it. Der natürliche Mensch kann das nicht verstehen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's like you today, as you are here. Wie ihr hier. You know your parents that they are unbelievers, that they are not saved. Die, that they don't have relationship with Christ. Die nicht wiedergeboren sind. You know, when they have problem and you tell them that you have the solution, they might even laugh at you and don't even. They don't know you. Wenn sie Probleme haben und du ihnen sagst, dass du aber die Lösung hast, werden sie dich vielleicht belächeln und dich nicht ernst nehmen. They can only see you as your daughter or as your son. Dich nur als ihren Sohn. But they cannot see the Lord in you. Weil sie den Herrn in dir sehen. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. They cannot see the Lord in you. Like First John chapter 3 said. He said, put something here. Go to First John. Erster Johannes. First John 3. Verse 1. He said, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Jenny, can you help us to read it? Yeah, that's the one. 3:1. Seht, welche Welt an Liebe hat uns der Vater lieben, dass wir Kinder Gottes heißen wollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Praise the Lord. Hallelujah. He said they don't know you because they don't know him. Sie kennen dich nicht, weil sie ihn nicht kennen. You know your others, you know the dead, they don't know you. Die Toten, sie kennen dich nicht. The sinners, they know Jesus called them sinners. Jesus sagt, because they are going to pay for their sin. Weil sie für ihre because they refuse to accept the payment, Christ's payment for their sin. Bezahlung von Christus zu akzeptieren. That's what makes us different. Und das macht uns we are accepting the payment. Wir akzeptieren die Bezahlung. That Christ paid for everything das for Christus us. But they are rejecting it and they are going to pay them by themselves. Sie verweigern die Bezahlung. Sie werden für sich selbst zahlen. And that is why they are still sinners. Das sind sie immer noch Sünder. That's why we are blameless. Und wir sind schuldlos. Praise the Lord. Hallelujah. You see, they don't know Christ. They don't know you. Sie kennen Christus nicht. Sie kennen dich nicht. Back to Ephesians 4. Epheser 4. Verse 22. He said that you put off concerning the former conversation, the old man, The old nature, the old dirty dress that you have been wearing. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegt, das alte dreckige Gewand. You know when you are wearing a dirty dress, you don't even mind where you sit on. Wenn du dreckige Klamotten an hast, ist es egal, wo du dich draufsetzt. You see anywhere, you know anywhere that is dirty, just see that your clothes is so even dirty. Du setzt dich auf die dreckige Bank, weil deine Klamotten eh dreckig sind. But if you are wearing a beautiful dress. Aber wenn du ein wunderschönes weißes Kleid oder einen weißen Anzug trägst. You know, if you want to sit on a plane, you have to look at it very well. So that you don't see your dress. Diese Bank erstmal genau an, ob da irgendwas drauf ist, bevor du dich hinsetzt. If you are putting on Christ. Wenn du Christus anhast. If your focus is Christ. Wenn dein Fokus auf Christus ist, dann hast du dreckige Orte. Dirty places, you hast dreckige Orte. Praise the Lord. Halleluja. You no longer go to where they go to. Du gehst nicht mehr dahin. Where you normally go to. You see, before you do not even see it as dirty, but now they are dirty. Früher fandest du es nicht dreckig. You know, Christ changed since I become born again. Hattest du dich dort nicht gestunken, aber jetzt erkennst du den Dreck. Jetzt erkennst du den Gestank. Christ changed since I became born again. Things I used to do. Places I used to go. Things I used to read. Things I used to watch. Dinge, die ich mir angeschaut habe. I go there no more. Das mache ich I read there no more. Das lese ich I watch there no more. Das schaue ich mir nicht mehr Praise an. The Lord. Halleluja. One, because I now have the Christ nature. Weil ich jetzt die Natur von Christus in you mir see, habe. This nature hates und diese Natur hasst das Dreckige. He hates all this evil. Sie hasst das Böse. As I said, he said, you put on, put it on. You see, he said, look at verse 22. He said, that you put off concerning the former conversation, the old man. The old man that you have been wearing, those old clothes. Menschen, he said, put it off. Du hast ihn ablegen. You see, put it off. Ablegen. Which is corrupt according to the deceitful lust. The old man, der the old Mensch, nature. Die alte Natur. You give it to Jesus. Du übergibst sie Jesus. And once you have given it to Jesus, Jesus he's died and buried forever. Tot und Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus died. Jesus he took away those dirty clothes that are in the and he just buried them. He buried. They are all buried. Sie sind begraben. There you are now alive with the new clothes. Du bist jetzt lebendig mit dem neuen Gewand. Then in verse 23 said, and be renewed in the spirit of your mind. Verse 24. And that you put on the new man. Now put on the new Christ. Be aware that you now have the new man. That is the meaning. Sei dir bewusst, dass du jetzt den neuen Menschen anhast. You see, be aware. Since I became born again, seit ich wiedergeboren bin, haben sich Dinge geändert. You see, when, if any man be in Christ, wenn jemand in Christus ist, creation. Ist eine neue Schöpfung. He said, it's another life. Ist ein neues you see, be aware of it. Das be conscious of it. Sei dir dessen bewusst. Remind yourself of it. Erinnere dich allow it to ring back or keep on ringing bell in your mind. Erinnere dich immer wieder. You see, renew your mind with it. You are that now. You are now a new man. Damit, dass du neu bist, ein neuer Mensch. That is over with the new life. Es vorbei ist mit dem well, Leben. It's not because you can take it away just like that, but Jesus has taken it from you. Nicht weil du es beiseite geschoben hast, aber du, als Jesus begraben hat. You see, you have given it to Jesus. Jesus gegeben. And he has taken it and buried it for life. That it can never come back to you. Es kann nicht mehr zurückkommen. Praise the Lord. Halleluja. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. The new dress is now so holy. Die neue Kleidung ist jetzt so heilig. You see, it's not I don't see, I don't like, that make you holy. I don't talk rubbish. Du bist nicht heilig, weil du nicht mehr fluchst. But if your focus is Christ, nicht draußen, it's on the new dress that you are now wearing. Aber wenn dein Fokus auf Christus liegt, auf dieser neuen, auf diesem neuen Menschen, der aus dir geworden ist in Christus, dann it reminds you of that debt. That is so dirty, don't go there. It's no longer your nature. Weil das nicht mehr deine Natur. It will say you don't go there. You see. Du gehst nicht mehr dahin. Praise the Lord. Dreckig mach. Amen. We have to know the difference between the spirit and the flesh. Wir sollten den Unterschied kennen zwischen Geist und Fleisch. And that is why you don't work for your inheritance. Deswegen arbeitest du nicht für dein Erbe. You do not work for inheritance. Du arbeitest nicht für dein Erbe. Es ist ein Geschenk. You just believe. Du glaubst einfach. It belongs to you. Dass es dir gehört. And you receive it. Du empfängst es. You receive Jesus. It's only through Christ that you have the free gift. Hast du dieses freie Geschenk. It's not through Muhammad. Nicht durch Muhammad. It's not through Pope. Nicht durch den Papst. It's not through Mary. Nicht durch Maria. It's not through anything that you know what of different things you want to go through. Wege. You see, you cannot get it, the free gift. Du kannst diese, that holiness and righteousness. Diese Gnadengabe, die it belongs to Christ alone. Sie gehört nur ihm. He is the only one that died for you. Nur er ist Mary did not die. Maria ist Pope did not die. Der Papst ist Muhammad did not die. Can you get it? Muhammad ist nicht für praise dich gestorben. The Lord. Halleluja. Diese Leute sind nicht für dich gestorben. They did not rise up. Sind auch nicht you know, Mary died and died forever. Maria ist gestorben und für immer gestorben. You know, Pope, when they died, it's over with them. After death is judgment. But Jesus died and rose up. Praise the Lord. He is the only one that grave could not cover. Auferstanden. Und er ist der Einzige, der von dem Grab nicht aufgehalten wurde. You see, grave could not consume him. Grab konnte ihn they could not consume his body. Das konnte sein his body started moving everywhere. Sein Körper war lebendig. You know when Jesus, you know his body did not. The Bible said it. His body did not see corruption. Sein Körper ist nicht verwest. He did not decay. Er ist nicht verwest. You see Mary's body decayed. Aber Maria Muhammad's body is decayed. You see all this, you know the poor body they are decayed. They cannot live forever. Die Leichen aller Päpste sind verwest. Sie können nicht für praise the Lord. But Jesus' body. Aber der Körper you see the grave could not consume him. Konnte ihn nicht he stood up. You know when they said, you know, he ate his body. He ate fish with them. Also sogar, after he rose up from the dead. Nachdem er auferstanden ist, hat er sogar mit ihnen gegessen. Hallelujah. You know, praise the Lord. Hallelujah. You know when Thomas was doubting him. Als Thomas an ihn gezweifelt he gave his shoulders unto Thomas. Er hat seine Hand he said, look at Thomas me, it is still my body. Schau dir an, das ist immer noch mein Körper. Praise the Lord. Halleluja. My body is still here. Mein Körper ist there is no different. Look at me. Look at the nails. Look at everything. They are still here. Schau dir my Arme. Body is still here. Mein Körper ist noch hier. He is the only one that death, that grave could not consume. Er ist der Einzige, der vom Tod, vom Grab nicht verschlungen werden konnte. The reason we don't work for our inheritance, it is a gift. Wir arbeiten nicht für unser Erbe, weil es eine Gnadengabe ist, ein Geschenk. You just believe. Wir glauben. And believe Christ. Wir glauben an Christus. And it belongs to you. Und das gehört uns. Praise the Lord. Halleluja. The Bible is called Testament. Bibel heißt Testament. You see, it's called Testament. Ein Testament. You know, Testament is what you are to inherit. Das Testament ist etwas, was du erbst. It is inheritance. That's Testament. Erbe. It is called Old and New Testament. Praise the Lord. Halleluja. We are talking about inheritance. Our inheritance. Das ist das Erbe in Christus. Amen. Halleluja. Why is it called Testament? Wieso ist es ein Testament? Because it is not by your effort. War das nicht durch deine Bemühungen? It is not you. Nicht durch dich. That is doing the job. Bewirkt wird. You see, the gift is not coming. You know, a gift, you don't work for a gift. Du arbeitest nicht für ein Geschenk. You know, once you work for a gift, it's no longer a gift. Wenn du für ein Geschenk arbeitest, ist es kein Geschenk mehr. You know, when your chef pays you your salary, it's not a gift. Wenn dein Chef dir deinen Lohn zahlt, ist das kein Geschenk. Praise the Lord. Halleluja. It is Christ's effort. Es ist die Mühe von Christus. You see, Christ walked, he walked. Er hat gearbeitet. And you are eating. Und du isst. He said, he walked, he do the walking. But you are to enjoy. Er tut das Arbeiten. John 4, let us quickly go to John 4. Amen. Johannes. John 4, 34. 38. He said, I sent you to reap, that whereon you bestow no labor. Other men labor, and you are entered into their labor. Praise the Lord. Halleluja. Johannes 4, 38. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. You know, when Joseph was made the governor. Als Josef zum Verwalter gemacht. He just came from nowhere. Er kam aus dem Nichts. Just interpreting dream. Er hat einfach einen Traum gedeutet. You know, there is not nothing in the natural that would qualify him. Nichts im natürlichen qualifiziert. He was not related to the king. So einer Position, denn er war nicht mit dem König. He was not educated. Er war nicht gebildet. Oh, they don't even know him. Man kannte ihn nicht. Praise the Lord. Halleluja. And I said they don't need to know you before you are promoted. Sie, man muss dich nicht kennen. Versetzt, before you are the head and not the tail, they don't need. You know, you don't need what they need. Du brauchst nicht das, was sie you brauchen. Don't need the natural achievement to have that victory. Natürlichen Errungenschaften, um diesen Sieg zu empfangen. And that's why it's not about your results. Once it comes to the spirit, wenn es um den Geist geht. Once it comes to the spirit world, it's not about your education. You know, Joseph did not go there to go to university. Joseph ist nicht dorthin gezogen, um dort zu studieren. Praise the Lord. It was not about his evil beauty. That there was so handsome. Auch nicht wegen seiner Schönheit. The Lord was his beauty. Der Herr war seine Schönheit. The Lord was his qualification. Der Herr war seine Qualifikation. Allow Christ to be your qualification. Lass zu, dass Christus seine Qualifikation ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He walks and you eat. Er arbeitet und du isst. Then verse 36 and 37. 36 and 37. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true: one soweth and another reapeth. The Lord sowed. He is the one that sowed. He is the sword himself. The only sacrifice. And that's why we do not burn any candle anymore. No burning of incense. No killing of chicken, of goat, of cow, you see. Of anything, you see. As sacrifice. The only sacrifice is Christ himself. Praise the Lord. Inheritance must be paid for by somebody. You know that. Ein Erbe muss bezahlt werden von jemandem. You know, if I have to give you money, I work for that money before I can give it to you. Wenn ich dir Geld gebe, I paid for it. Ist es Geld, was ich verdient habe. Inheritance, what you inherit, you did not work for it. It is a gift. Das, was du erntest, das, dafür hast du nicht gearbeitet, das ist ein Geschenk. But somebody have worked for it. Aber jemand hat dafür gearbeitet. Christ worked for all. Christus. He worked for us. Praise the Lord. Inheritance must be paid for by somebody. Somebody must always be behind inheritance. Adam sinned. Adam was behind sin. Adam war für die Sünde verantwortlich. You see, he was behind sin. He disobeyed. Für die Sünde verantwortlich. You see, he disobeyed. And through that, we now inherited sin. Er war ungehorsam und wir haben somebody Sünde must pay, must be behind it. Gott muss dafür verantwortlich sein. Praise the Lord. Halleluja. Christ behind holiness and righteousness. Christus war verantwortlich für die Heiligkeit und Gerechtigkeit. There has been two testaments. Es gab zwei Testamente. The old. Das Alte. The old was being paid for by the blood of goats and calves. The old, you see, there have been two types. The old was being paid for by the blood of goats and calves. Blut von Tieren. But today, but now, aber jetzt, go to Hebrew 9. Hebräer 9. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 9. Hebrew 9, we will quickly read from 1 to 10. 2, you help us to read from 1 to 5. Bis 5. And Abato will help us to read from 6 to 10. 6 bis 10. Auch im ersten Bund gab es Regeln und Vorschriften für den Gottesdienst und das Heiligtum, das Menschen hier auf der Erde für Gott errichtet hatten. Im vorderen Teil des Heiligtums standen ein Leuchter und ein Tisch mit den Broten, die Gott geweiht waren. Diesen Teil des Zeltes nannte man das Heilige. Dahinter lag ein zweiter Raum durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste. Hier befanden sich der goldene Räucheropferaltar und eine rundum mit Gold beschlagene Truhe, die sogenannte Bundeslade. Darin lagen der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Knospen getrieben hatte, und die Steintafeln mit den 10 Geboten. Über der Bundeslade breiteten die Cherub-Engel, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen, ihre Flügel aus und bedeckten so diese Stätte der Vergebung und Versöhnung. Doch nun genug von diesen Einzelheiten. Was müssen wir jetzt machen? 9 to 10. Ja. Ich bin noch von 7 an, oder nicht? Ich muss nur 7 hören. In das zweite Zelt aber geht er einmal im Jahr nur der hohe Priester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrung des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewisse anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Praise the Lord. Hallelujah. Then verily the first covenant had also ordained of divine service and a worldly sanctuary. Worldly. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick and the table and the showbread, which is called the sanctuary. Three. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. You see, all these, they were all natural things. Alles waren natürliche Dinge. They were made with hands. Sie wurden mit Händen gemacht. You see, where this, the priest, the high priest, have to go into. Dieser Ort, an den der heilige Priester rein musste. You see, they were all made with hands. Es wurde alles. Worldly sanctuary. Then verse 5. And over it, the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Verse 6. Now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. The priest. Praise the Lord. Hallelujah. You see, walking, you see. The Lord, you have to pay the price of whatever sin the people have committed. Even its own sin. Sie mussten den Preis für das zahlen, was das Volk an Sünden begangen hat, und sie mussten auch für ihre eigene Sünde bezahlen, weil auch die hohen Priester nicht sündlos waren. You see, but Jesus is without sin. Aber Jesus ist our priest. Schuldlos. Praise the Lord. Hallelujah. But into the second, when the high priest alone, once every year, not without blood, the high priest always go there every year with blood. Der hohe Priester geht da einmal im Jahr hin. Which he offered for himself. And for the errors of the people. Praise the Lord. Hallelujah. You see, that is not a perfect sacrifice. This kind of forgiveness. You see, somebody, you that is going to do the, you are going to offer something, you are going to offer for yourself also. Weil du selbst ja eigentlich für die Menschen, you are also a sinner. Eintritt, ist selbst ein Sünder. But we know Jesus, he was without sin. Aber wissen, dass Jesus ohne Sünde ist. His blood was so perfect. Perfect blood. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Even this priest will not use his own blood, but the blood of goat, the blood of calves. Er benutzt das Blut von Tieren. Verse 8. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiness of all was not yet made manifest, whereas the first tabernacle was yet standing. The perfect one has not come. Der Vollkommene ist noch nicht gekommen. You see, the third one was still there. Das alte war immer noch Verse da. Verse 9. Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. You see, even the sacrifice could not make him perfect. That's why he has to be going every year to do it. But for all, once you are born again, you are perfect forever. If it is coming from your heart, if you really believe it, you see, you don't beg for sin. Forgive me, forgive me. It's no longer about forgive me, forgive me. It's thank you for forgiving me. You see, you know, churches today, it's all about let us beg for our beg for God for forgiveness, to forgive us our sin. In Kirchen geht es ständig darum, dass wir alle gemeinsam vor Gott treten und ihm bei uns ständig entschuldigen und uns ständig um Vergebung bitten. They are always there. They are always coming to God as a beggar. Sie kommen immer als Bettler zu Gott. God, the Bible says we are sons. Aber die Bibel sagt, wir sind Söhne. We just thank our Father that He has forgiven us already. Vater, dass er uns ein für alle Mal vergeben hat. Praise the Lord. Halleluja. Verse 10. We stood only in meat and drinks and diverse washing and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. You see, every year, it's like today, Holy Communion. Das ist wie heute die Heilige Kommunion. You see, just eating bread, drinking wine or eating bread. You see, they call it Holy Communion. Sie nennen das Heilige Kommunion, wenn sie Brot und Wein zu sich nehmen. You see, Christ is our Holy Communion. Christus ist unsere Kommunion. You renew your mind, you see. You see, you know, it's not just eating the bread and the old life is still going on. Das ist nicht das Brot essen, das alte Leben ist immer noch da. You see, we stood only in meat and drinks and diverse washing and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. Praise the Lord. Hallelujah. But Christ become and high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. A greater, you see, the tabernacle is not the tabernacle of that is made with hand. Es ist kein Zelt, was was von Menschen gemacht worden ist. It's no man, it's no man made. Es ist nicht von Menschen. Where he went into. You know, he went there 3 days. You see, he spent 3 days. You know, that tabernacle, you see. And when he went, when 3 days, he defeated Satan. And when he now left here to heaven, to go to his resting place. You know, that he did not use anything made with the hand of man. Als er uns erlöst hat von unserer Sünde, hat er nichts Menschengemachtes genutzt dafür. Everything of Christ, your spirit. Alles von Christus ist Geist. Everything, there are things that you cannot even explain, that you cannot even imagine. Die du nicht vorstellen kannst. He said, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands. That is to say, not of this building. Praise the Lord. Halleluja. Not made with hands. There the first was made with hands. Denn das erste wurde mit Händen gemacht. You can see why the first was not perfect. Deswegen war es erste auch nicht vollkommen. The priests, they were not perfect. Die Priester waren nicht perfekt. They even made sacrifice for their sin. They prayed for their sin. Because they were all sinners. But Christ. Ja, praise the Lord. Halleluja. The perfect sacrifice. Blameless. No sin at all. Perfect. No sin at all. Amen. He was. The Bible said he was without sin. Bibel sagt, er war ohne Sünde. Then verse 12. We start from verse 12 now. Amen. Amen. Praise the Lord. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Everlasting redemption for us. Ewige Erlösung für uns. Everlasting. Ewige. Not for some time. Nicht für einige Zeit. Not for just 1 year, then you are going there again. Nicht nur for sacrifice. Für ein Jahr. It was always sacrifice upon sacrifice. Es waren immer wieder Opfer über Opfer über Opfer. You can see that our inheritance is so perfect. Unser Erbe ist vollkommen. Verse 13. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without spot to God, purged your conscience from dead works to serve the living God. Praise the Lord. Amen. You know, your conscience has to be purged with the blood. Dein Gewissen muss gereinigt werden mit dem Blut. In the midst of mystery, remember his blood. That's how, to purge your conscience so with his blood. Wir unser Gewissen mit you see, once you remember his blood, an Blut thank God, thank him for his blood, ihn für sein Blut, that he has paid with his blood, dass mit seinem Blut bezahlt then repent, praise the Lord. Then hate those things. You see, just thank him for the for the payment. You see, remember, then your conscience, you see, your conscience, you cannot come boldly into the throne of grace to receive mercy. Mutig vor den Thron der Gnade kommen. Praise the Lord. Amen. You see, the blood takes you back. It brings you back. Zurück. His blood always brings us back to the throne. The throne of grace. Praise the Lord. Hallelujah. You see, learn to remember his blood. You see, don't just ignore our things. You see, just learn, because Satan is the accuser of the brethren. Der Teufel, he will bring those things to tell you that look at you. That's why your prayer is not answered. Schuldig spricht. Er wird uns ein schlechtes Gewissen machen und sagen, schau dich doch an, du bist schlecht, du bist bösartig und deswegen musst du dich nicht wundern, dass deine Gebete nicht erhört werden. Satan of his blood. Erinnere den Teufel an das that is not pay the price. Preis. That is why I'm a son, I'm not a servant, I'm not a slave. You know, I'm a son, you see. He said he paid his blood, paid the price. He makes me perfect. Yes, without his blood I'm guilty. Let him know without his blood. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 15. And for this cause, he is the mediator of the New Testament. The New Testament. He called it Testament. That by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. We are to inherit his inheritance. Sie sollten sein Erbe erben. Eternal inheritance. Ein ewiges Erbe. It means relationship with Christ. Das ist Beziehung mit Jesus Christus. The relationship with true God. Die Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. Knowing the true God. Den wahrhaftigen Gott kennen. Eternal inheritance. Ein ewiges Erbe. You see, our inheritance is our relationship with Christ. Unsere Beziehung mit Christus. Our inheritance is not about money. Unser Erbe ist mit Geld zu tun. Praise the Lord. Hallelujah. We have what is more than money. We have what is greater than money. Silver and gold are vile, but Gold such as I have, I have what is greater than money. Praise the Lord. Amen. Our relationship with Christ is greater than whatever all the money put together. Praise the Lord. Hallelujah. For verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is not valid. You understand? You see? Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Whereon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses has spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wood and hyssop and sprinkled both the book and all the people, saying, this is the blood. This is the blood. Moses did the same thing, just like the priest, you see. He did the same thing, the blood of animal. Then we have the blood of Jesus. Wir haben das Blut von Jesus Christus. Moreover, he sprinkled with the blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. Allow the blood to cover everything. Allow the blood to cover the baby. Allow the blood to cover. He said, when I see the blood, you know, when they see the blood, because it's the blood that defeated the death. That defeated death. Was den Tod besiegt hat. You know, death was created Tod without power. erschaffen. Has sin gave strength to dead to kill. Und die Sünde hat dem Tod die Kraft gegeben, den Menschen zu töten. But we thank God for the blood. Und wir danken Gott für das Blut. That now defeated death. Was den Tod besiegt hat. Death has no strength over you. Der Tod hat keine Kraft. Don't be afraid of any death. Hab keine Angst mehr. Because be why? Because of the blood of Jesus. You are covered by the blood. Amen. Durch das Blut. Praise the Lord. Halleluja. And almost, verse 22, almost all things are covered by the law. Almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary that the pattern of things in the heavens should be purified with this. But the heavenly things themselves with better sacrifices than this. You can see why our inheritance today is so perfect. Ihr seht, weshalb unser Erbe so vollkommen ist. Don't underrate it. Unterschätze es. Don't underrate your relationship with Christ. Unterschätze deine Beziehung mit Christus. Don't underrate. You know you have to pity people when they are against you. Du solltest Mitleid mit Leuten. They don't know how dangerous you are. Sie wissen nicht, wie gefährlich du bist. Praise the Lord. Halleluja. They don't know you at all. Jesus said, he said for somebody to offend this little one, it's better for that person to kill himself. Jemand, dieses kleine Kind, was mir gehört, zur Sünde verleitet, ist es besser, wenn diese Person sich an einem Stein aufhängt und ins Meer schmeißen lässt. That's maturity. You know, when you are fighting somebody that you can see, you can fight. When somebody that you can see is fighting you, you can fight back. But when somebody that you cannot see is fighting you, how can you fight back? Wenn dich jemand bekämpft, der sichtbar ist, ist es einfach zurückzuschlagen. Wenn du von etwas Unsichtbarem bekämpft wirst, kannst du nicht zurückschlagen. You know, he said, vengeance is mine. Weil Gott sagt, die Rache ist mein. He might take time. He might take 1 year, 2 years, 3 years, but he said, vengeance is mine. Aber die Rache gehört Gott. He never failed. He never is more fulfilling his word to his children. You know, that's why I pity those that are against me. I don't pity them because I know 3 years is no long life. 3 years is no long life. I pity them. I pray for them that they should come to Christ. I'm not praying for them to die. Because if they die, they won't. I don't want it. What is the lost gain? What is my gain? It's Satan that gain. Welche Ehre bringt das dem Herrn, wenn sie sterben? My prayer is that they come to Jesus. That we can rejoice and serve the living God together. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ah, let me leave here. Let me leave here because we have so many to cover, but the time is just going and going. Amen? Amen. Mm. Christ paid the price with his blood. Christus hat den Preis mit seinem Blut bezahlt. Especially with his blood. Besonders mit seinem Blut. But also with his body. Auch mit seinem Körper. You know, he said, he told them, he said, you will eat my flesh and drink my blood. Du wirst mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Luke 22, let us quickly go to Luke 22. Lukas 22. He paid with everything he had. Er hat mit allem bezahlt, was er hat. Verse 44. Lukas 22, Vers 44. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. The sweat that was coming out of his body. Und er war wie im ringen Kampf und betete inbrunstig. Sein Schweiß wurde aber wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. He paid with his sweat. Er hat mit seinem Schweiß bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. He paid with his body. Er hat mit seinem Körper bezahlt. You know, he said the inheritance that there must be death, there must be blood. Here we read in a Hebrew 9. Ein Erbe, es muss Tod und Blut geben. You see, and there are some that are with your sweat. You know, for if you are going to give somebody money, you know, you might not die, they just die and leave this world, but you work hard You see, it is through your sweat that you now have the money to give to somebody. Durch deinen Schweiß. Can you get it, please? Gibst du diesen Menschen dieses Geld, weil du es mit Schweiß erarbeitet hast, mit harter Arbeit, die dich Schweiß gekostet hat. Praise the Lord. Halleluja. You see, inheritance. You pay also with your body. Jesus paid with his body. And that's why he said, you will eat my flesh and drink my blood. Inheritance is valid after the shedding of blood. Das Erbe ist gültig, nachdem das Blut vergossen wurde. It is valid after the shedding of sweat. Es ist gültig, nachdem der Schweiß vergossen wurde. Praise the Lord. Halleluja. Somebody pay for whatever you are inheriting. Jemand muss für das zahlen und aufkommen, was du erbst. Even in the natural world, auch natürlich parents pay for things so that their children can inherit them. Eltern bezahlen das Erbe ihrer Kinder. It's like our stay in Deutschland. Wie zum Beispiel unsere Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. We did not know God from baby. Wir kannten Gott nicht von Anfang an. We have been struggling. Und wir haben immer wieder gekämpft und gekämpft. You see, to make ends meet. Um irgendwie zu über dem Wasser. And when we came to Deutschland, you see, we now we understood how things were and we are pursuing the victory here on earth. Hier in Deutschland waren wir einfach hinter dem Geld her. We were pursuing victory. We wanted to have things, we wanted to have that, but just are all in the natural. Wir wollten Geld haben, wir wollten Arbeit haben, wir wollten eine Aufenthaltsgenehmigung haben. You see? Haben wir alles fleischlich gesucht. The natural way of achieving things. So wie die Welt es tut. In life. It's very hard. Und so wie die Welt es tut, so ist es schwierig, so sehr anstrengend. You see, like God said in Genesis 3. Wie Gott, He said, out of your sweat that you are going to have things. Can you see that? Im Schweiß deines Angesichts wirst du dieses Geld verdienen, dieses Essen, dieses Brot essen, was du hart erarbeitet hast. You know, when we choose the word of God and it's as if we disobey our parents. Our parents, we know how they suffer because of us in the natural world. Because they did not know God. And they suffered, they wanted to have things in the natural world. They suffer heavily for it. Unsere Eltern haben viel durchgemacht, um den weltlichen Ruhm oder irgendwas Weltliches zu empfangen. Like us, you see. You see, I was still, you see, it was so hard. Unsere Aufenthaltsgenehmigung ist schwierig für uns. We labor for our sin. We did not know God and have relationship with Him like we have today. Wir hatten keine Beziehung mit Gott wie heute. We did not know the truth like we know today. That we are, it is not we that is so that supposed to labor. It's Christ that's supposed to labor for us. Wir wussten nicht, dass Christus gearbeitet hat für uns, dass wir nicht mehr arbeiten. We are the one laboring. Wir haben die ganze Zeit gekämpft. And what we now achieve, well, thank God we still achieve things. Like this day, and you see, and you know, our children now came, and they did not know how we suffered to get them. They now inherited it this day. Hat es aber dennoch geklappt, und unsere Kinder sind dazugekommen, und sie haben diese Aufenthaltsgenehmigung geerbt. It was a hard job. Es war harte Arbeit. People died in pursuing victory. Do you know that? Leute sterben bei diesem. We thank God that we are still alive. And we are not just alive, but we no longer pursue victory. The victory now pursue us. Aber wir jagen nicht mehr dem Ruhm und dem Sieg hinterher, sondern diese Dinge sind hinter uns her. Aber wir praise the Lord. Halleluja. God told Deuteronomy 28. 5. Mose 28. Amen. About what we help us to read. Deuteronomy 28. 5. Mose 28. Can you quickly help us to read 1 to 10? Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und all diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei einem Eingang und gesegnet bei einem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich aufziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird den Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And it came to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, if you choose Christ, if you listen to Christ's voice, wenn du der Stimme von Christus that the Holy Spirit is always speaking to you. Die der Heilige Geist dir immer wieder. He's telling you, choose me. Dich immer wieder daran choose erinnert, Jesus. Dich für Jesus zu entscheiden. He said, if you hearken diligently unto the voice of the Lord, thy God, to observe and to do all his commandment, which I command thee this day. It's no longer the Ten Commandments, but now your focus to be Christ. You know, he paid all the price. He fulfilled all the commandments, the Ten Commandments and all other commandments. And now, you now see Christ alone. Praise the Lord. Amen. That the Lord, that God, will set thee on high above all nations of the earth. How to be high. How to be the greatest. Wie wir, der Kopf sind nämlich das Ende. How to be famous. Wie wir berühmt sind. On earth, here on earth. Hier it's not when you die and go to meet the Lord. Here on earth, that's what he's saying. Hier auf Erden. You know, how do you know, people want to be famous today. They want to have things. You know, there's the natural way of achieving them today. Leute wollen bekannt sein und berühmt sein, aber es gibt einen natürlichen Weg, um das zu erreichen. Those that are clever, you know, they go to school upon school, and they cannot achieve whatever they want. Für die Menschen, die intelligent sind, sie bilden sich immer weiter, um das zu erreichen, was sie möchten. You see, those that are not, you see, that want to do even business, those that are in different ways, they go through life with crook and hook to get whatever they want to have. Der andere, die durch kriminelle Machenschaften gehen sie ihren Weg und versuchen irgendwie einfach es zu etwas zu bringen. Verse 2. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord your God. Before we were pursuing wealth. But now we no longer pursue wealth, pursue us. He said they will overtake you. All the blessings shall come on thee and overtake thee. If thou shalt hearken unto the voice of. He did not say if you go to university. He did not say if you have a good job, a well paid job. He did not say if you very good business. If your business is moving on. You see, all these, they are all labor in flesh. And you can never make them. Und das kannst du selbst nicht erreichen. You know, no labor can protect you. Keine Arbeit kann dich beschützen. No, none of your labor can protect you. Keiner deiner Werke kann dich beschützen. Lass zu, dass es Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. You know, today might be so beautiful, but what about tomorrow? Heute ist der Tag so schön, aber was ist mit you morgen? You see, for now, it's everything moving on wonderful. The children are fine, the business is going on well. What about next month? Can you remember something that happened in just Canada, Toronto? In Canada zum just Beispiel. Just 2 days ago. Da sind vor 2 Tagen einfach 10 Leute. They were alive last week. Sind uns gestorben. Letzte Woche waren sie. They have their business. They have their university. They have everything. Ihre Abschlüsse. Yeah, they have things. They know their plan. You know they're planning for things also. Ihre Zukunftspläne. You better allow it to be Christ. Aber lass lieber zu, dass es Christus ist. The days are evil. Denn die Tage sind bösartig. Satan does not want to go to hell alone. Der Teufel wünscht allein die Hölle. He's looking for who to follow him. Er sucht nach Leuten, die mit ihm gehen. And it's so painful that a lot they are cooperating. Und es ist schmerzhaft, dass viele Leute freiwillig mitgehen. Then he said, verse 3, bless Shadow in B in the city and bless Shadow B in the field. If you allow it to be Christ alone. Wenn du zulässt, dass es Christus alleine ist. If you allow it to be Christ alone. Wenn du zulässt, dass es Christus alleine ist. Bless Shadow B, the fruit of your body and the fruit of your ground. No barrenness, you see. The fruit of your body, you see. Frucht deines Leibes. You see, that. You know, Jesus, he said, I am spirit, I am life. Jesus sagt, ich bin Geist und Leben. The word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. You know, when life comes to anything that is dead, wenn das Leben in etwas Totes kommt, wird es lebendig. No matter whatever is in that body that has been dead. Egal was in diesem Körper tot war. He bring it back to life. Es wird wieder lebendig. Praise the Lord. Halleluja. You see, the spirit is greater than the flesh. Der Geist ist größer als das Fleisch. The spirit is the truth. Und der Geist ist die Wahrheit. The flesh is fake news. Das is Fleisch fake truth. Ist eine verfälschte Wahrheit, truth. Eine falsche Wahrheit, eine natürliche Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. And the fruit of the cattle and the increase of the kin and the flocks of the sheep. Blessed shall be your basket and your store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. You see, it's automatic. Und du sollst dir bewusst sein, dass du gesegnet bist. You are to be aware that you are blessed. Dass du gesegnet bist. Praise the Lord. And you walk like a blessed person. Und du wandelst und gehst wie eine gesegnete Person. Stop walking like somebody that has been defeated. Hör auf, wie ein Verlierer zu laufen. You know, if you are in faith, you act on your faith. Wenn du im Glauben bist, dann handelst du nach deinem Glauben. You walk like a blessed person. You know, come to me and teach you how a blessed person walks. Person. Praise the Lord. You know, models, they teach them how to walk. Like wie Menschen, die zum Beispiel modeln oder irgendwas anderes machen, ihnen wird beigebracht, wie sie vernünftig laufen, damit sie das repräsentieren, für was sie stehen. I can walk it a little bit. Praise the Lord. Halleluja. You know, walk like a blessed person. Wandle wie eine gesegnete Person. They are watching you. Denn sie beobachten dich. They are seeing, they want to they can see if you are rejoicing or not. Sie können sehen, ob du Freude you know, we are not living for in dir trägst them. Oder nicht. Wir leben nicht für sie. We are not living for them. Wir leben nicht für they sie. We want, you know, they don't, you know them. Seeing is believing. Aber diese Menschen, für sie ist das Sehen, das Glauben. That's why Jesus have to use miracle to deswegen musste Jesus Wunder nutzen, um sie an sich zu ziehen. He has to be healed and be provide and do all these filters on with just little breath, so that all to bring them, because he knows that all things they cannot see, they cannot believe. Deswegen hat er geheilt und Wunder getan, damit diese Menschen glauben, weil sie glauben nicht, wenn sie nicht sehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Lord shall cause thee, verse 7, the Lord shall cause your enemies that rise against thee to be smitten before your face. Don't you love that? I love that. You know, just go to sleep. But go to. You know, you about pity them. I still pity them. I still pity them. I pray for them. He said, the Lord shall cause your enemy that rise up against thee to be smitten before your face. They shall come out against you one way and flee before thee seven ways. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. If I see somebody that is against you, wenn ich jemanden sehe, der gegen uns ist, dann muss ich diese Person warnen. I will say, be careful of this person. Pass auf, diese Person. You see, he or she is a child of God. Dieser Mensch ist ein Kind Gottes. You see, don't joke with him. Du musst diese Person ernst nehmen. Don't joke with this girl. Nimm dieses Mädchen ernst. You see, don't joke. You see, he have the spirit of God. Sie hat den Geist Gottes in sich. Stop whatever. You see, you are to warn people against God. Gegen Gott, Kinder Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. Because so that they will not say you did not warn them. Damit sie nicht sagen, du hast sie nicht gewarnt. If you they were not later, they will say if you love me, you could have warned me. Why did you lie for me? Wieso habt ihr es mir nicht vorher gesagt? Hättet that ihr I'm geliebt, playing with fire. Dass ich mich mit dem Feuer spiele. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you know, if God, you know, where somebody that you can see is fighting you again. You can fight back. There's somebody that you cannot see is fighting. Wenn dich jemand bekämpft, den du nicht sehen kannst, ist es unmöglich für dich zurückzuschlagen. Like the Lord said here. You see, that is why I'm not afraid of anything. Deswegen habe ich keine Angst. That's why I sleep like a baby. Deswegen schlafe ich wie ein Baby. That's why I just rest. Deswegen ruhe ich mich aus. Because he has given me that rest. Weil er mir diese Ruhe gegeben hat. The Lord shall cause your enemies that rise against thee to be smitten before your face. They shall come out against thee in one way and flee before thee seven ways. Just have that in mind and sleep with it and see how you will wake up. Hab das in Gedanken und schlaf damit ein. Amen. Amen. The Lord shall command a blessing upon thee in your storehouses and in all that thou settest your hand unto. He did not say until you are a doctor, you are a lawyer. Nicht erst, wenn du eine bestimmte Position until erreicht you are hast, a professor. Dass du ein Professor bist. You say whatever you set your hand before, whatever he tells you to do. Wenn du was immer du tun sollst, he can be just a clinic. He can be just in the prison, sein, like Joseph. Träume deuten sein. Praise the Lord. Hallelujah. What he's going to give you will not cost you sweat. Das, was er dir geben wird, wird... What is going to give you to do? If it is causing you sweat, it's not Christ. Wenn es schweißtreibend ist, dann ist es nicht von Christus. Because he sweats so that you will not weil sweat. Weil er hat geschwitzt, damit du praise nicht schwitzen the Lord. Musst. Hallelujah. Amen. And in all that thou settest your hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Anywhere, the land where you are, you see, the blessing is not in Germany. Der Segen ist you. Nicht im Land, sondern in dir. If I will carry it to Nigeria, to Togo, to Congo, to everywhere, go. You see, anywhere I go to, you see, the blessing is in me. I carry it everywhere. Der Segen ist in mir und nicht in deinem Land. It's not in the country. Es geht nicht that's um what Land. God's children don't know about. Das ist das, was Kinder Gottes praise wissen. The Lord. Hallelujah. And that's why when some come here to Germany, they are surprised. Like my sister. She was surprised when she came and said, is it all about you, Europe? He said, please, I want to go back. She was so worried. She said she wanted to. That's how she left. She said she cannot stay here. She said she thought it was something special. She said she didn't know that it was just like this. Und viele Halleluja sind deswegen enttäuscht. Meine Schwester war hier für ein paar Jahre und sie hat gesagt, ich gehe wieder zurück, weil irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich dachte, es wäre alles wunderschön und alles einfach nur toll und man pflückt das Geld von den Bäumen sozusagen. Aber anscheinend ist es einfach nicht so. He said, how they were saying about it. He said, it is not about Europe, it's who you are. Deswegen, es geht eben nicht um Europa, es geht nicht um das Land, sondern wer bist du? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. The Lord shall establish thee and holy people unto himself, as he has sworn unto thee. If thou shalt keep the commandment of the Lord your God and walk in his ways. Seine Wege. Jesus is the way, the Jesus truth, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. You see, his ways. Seine if Wege. You allow Jesus to be your goal. Wenn du zulässt, dass Jesus dein Ziel ist. He is, you see, he is the, he said, I am the, that's John 14:6. I am the way, the truth, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. He said, if you walk in his way, wenn du in seinen Wegen wandelst, if you allow it to be Christ wenn du zulässt, dass es um Christus allein geht, and all people of the earth shall see thee. So that shall see that thou art called by the name of the Lord. You know, God does not want to hide himself. Gott will sich nicht verstecken. That's why he called us the light of this world. Deswegen hat er uns das Licht der Welt genannt. You cannot on a light and put it du kannst dein Licht nicht anmachen und es unter the world, the whole world will see you. Sondern jeder soll es sehen. And they shall be afraid of thee. Sie he said they will see you and be threatened. Sie werden euch sehen und sich vor euch fürchten. Praise the Lord. Halleluja. So on and so forth. He said, praise the Lord. Hallelujah. You see, don't go and read it yourself. Amen. Amen. Ah, thank you, Daddy. Things are so easy if you submit it to Christ. Dinge sind so einfach, wenn wir sie Christus if you allow erleben, Christ to walk. Wenn wir zulassen, dass Christus look at the testimony Nini gave to your daddy. Schaut euch das Zeugnis an, was Nini am Sonntag gegeben hat. You see, the testimony she das Zeugnis, gave was sie gegeben hat am Sonntag. At the beginning she was almost worried. Am Anfang but war later sie she just in Sorge, just aber später, am Ende hat sie and gesagt, everything worked out beautiful. Ich übergebe dir diese Situation, Jesus, und alles hat, ist einfach zum Guten. Geworden. Matthew 5. Let us go to Matthew 5. Matthäus 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Stop being worried. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Jesus said it several times. Jesus hat es so oft gesagt. He said, don't worry. Mach dir keine Sorgen. Don't bother yourself. Don't let your heart be troubled. You know, the system of this world is heart troubled. Denn das System dieser Welt, da ist man immer in Sorge. If you are, if you live in this world, if you are of this world, if your heart is not troubled, you are not living here on earth. Aber es ist normal. You are not in this world. In Sorge bist, wenn du auf dieser Welt bist, denn das gehört dazu. You see, once you are of this world, your wenn du zu dieser Welt gehörst, musst du in Sorge leben. Praise the Lord. Halleluja. You know, when Christ said, when he said, don't let your heart be troubled. He's just telling you, take your heart away from this world. Wenn der Herr sagt, dass euer Herz nicht erschrecken soll, dann sagt er einfach, dass wir unser Herz von dem System dieser Welt wegnehmen sollen und einfach nur ihn alleine sehen. Look at me alone. Schau auf mich allein. I am everything ich bin for alles you. Für dich. I am big enough ich bin größer. For you. Ich bin groß genug am I not big enough for bin ich you? Nicht groß genug für dich? Praise the Lord. Halleluja. Matthew 5. Matthäus 5. From verse 17. Christ came to pay for our inheritance. Christus kam, um für unser Erbe zu bezahlen. He said, think not that I am come to destroy the law. The prophet, I am not come to destroy, but to fulfill. He came, Matthew 5, from verse 17. Christ came to pay for our inheritance. Christus kam, um für unser Erbe zu bezahlen. What was the problem? The law. Das Problem war das Gesetz. The law was the problem. Das Gesetz war das Problem. You know, one law was in Genesis. Im ersten Mose. When God created Adam, just one law. That law brought man down. Im Garten Eden gab es ein Gesetz und dieses eine Gesetz hat den Menschen zu Fall gebracht. He said, you see, you know, law is the Bible called law holy. Das Gesetz ist heilig. But it's too holy for the natural man to fulfill. Es ist zu heilig für den natürlichen Menschen. It's too perfect. You see, you cannot fulfill. It's too holy. And that's why it takes the spirit, because law also is spiritual. Und genau, weil das that's Romans 7. Das Gesetz ist geistlich. You see, law is spiritual. Das Gesetz ist and geistlich. Flesh and blood cannot fulfill anything und spiritual. Fleisch und Blut können das Geistliche nicht erfüllen. You see, you have to take Jesus as es braucht Jesus, to fulfill the spiritual um das Geistliche zu erfüllen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. That's why he said, think not that I'm come to destroy the law. He did not come to take the law away. Er kam schon um das Gesetz. The laws are still there. Nehmen, das Gesetz ist immer noch da. If you either accept the payment from Christ or you pay by yourself. Entweder akzeptierst du die Bezahlung von Christus oder du zahlst selbst. You know, don't parents, don't friends that refuse to submit to Christ, they have to pay by themselves. Deine Freunde, deine Familie, die Menschen um dich herum, die sich weigern, Christus zu akzeptieren, werden für sich selbst zahlen müssen. Grace does not mean you will not pay if you reject Christ. Die Gnade bedeutet nicht, dass du nicht zahlen musst, auch wenn du es verweigerst. Grace means come to Christ so that you no longer pay. Komm zu Christus, damit du seine please. Bezahlung annimmst und nicht mehr selbst bezahlen musst. You see, come to Christ, he paid all. Komm zu Christus, so that you must receive them as a free gift. Damit du das als Gnadengabe empfängst. That if you refuse Christ, aber du Christus verweigerst, if you reject him, wenn du ihn verweigerst, you pay yourself. Musst du selbst zahlen. That's why he said, take not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Because no flesh can fulfill it. Denn kein Fleisch kann es erfüllen. Because I am spirit, I am Denn ich bin Geist und ich bin Leben. And the law is spiritual. Und das Gesetz ist geistlich. The law is spiritual. Only the spirit can fulfill the law. Nur der Geist kann das Gesetz erfüllen. It's only the spirit that can walk in the spiritual world. Nur der Geist kann in der geistlichen Welt wirken. It's because we are spirit and that is why we can walk in the spiritual world. Weil wir Geist sind. You God's children. Als Kinder Gottes können wir in der geistlichen Welt wirken. Wenn unser Fokus auf Christus ist, können wir in der geistlichen Welt wirken. The flesh cannot operate in the spiritual world. Aber das Fleisch kann in der geistlichen Welt nicht wirken. You have to see Christ alone before you can be. Once you are now of Christ alone, you miss you are in another world. That's spiritual world. Dann gehörst du zu einer anderen Welt, zur geistlichen Welt. That's why God's children have the right to operate here on earth. It's in the natural world and the spiritual world. Deswegen können wir Kinder Gottes hier in der geistlichen Welt leben und in der physischen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot of one little shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. You either accept my payment or you pay everything Entweder yourself. Akzeptierst du meine Bezahlung oder du zahlst selbst. No one will be out. You are going to pay all. Du wirst selbst bezahlen müssen. Daddy, thank you. Verse 19. Whosoever, therefore, shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. How do you do them? Wie tust du das? When your focus is Christ. Wenn dein Fokus Christus ist. And keep on accepting, you keep on depending on him and submitting to him. Nicht weiter auf ihn verlässt. It's not about obeying Ten Commandments. Nicht die Gebote hältst. Die 10 Gebote hältst, sondern dich an Christus hältst. Amen. Amen. He came to pay for what he wants us to inherit. Er kam, um das zu bezahlen, was wir erben sollen. He wants us to inherit his life. Er will, dass wir sein Leben erben. You know John 10:10. Johannes 10:10. He said, the thief cometh, but to steal, to kill, and to destroy. Der Dieb he said, but I came, I'm here to give you abundant life. Um zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben. But if you do not accept the payment, wenn you du die Bezahlung nicht empfängst, dann kannst du nicht akzeptierst, dann kannst du dieses Leben in Fülle nicht leben. It's not just being born again that makes you accept, that makes you to not have the abundant life. Wiedergeboren zu sein ist nicht das, was dir dieses Leben in Fülle gibt. You know, you can be born again, but if you do not submit to Christ. Du kannst wiedergeboren sein, aber wenn du dich Jesus Christus übergibst. And allow him to be everything in und your zulässt, life. Dass er alles in deinem not Leben just in words, with your mouth. Nicht nur mit deinem Mund. With confession. Nicht nur mit dem Bekenntnis. But believing sondern in dem Glauben, deinem Herzen. Amen. Amen. Let us go to Matthew 25, verse 34. Matthäus 25, 24. Yes, what has, you know, just God have his plan for us. Gott hat einen Plan für uns. His inheritance that he wants us to have from the foundation of the world. His life. Dieses Leben wollte er schon immer für uns haben. The life he wants us to have. He wanted us to have and he still wants us to have it. Was er für uns hat und er immer noch from haben the will. Foundation of the world, vom Anfang the, der Welt, of the earth, von der, you see? Vom Anfang der Erschaffung of the der Welt. Of all the earth. You see, Matthew 25, verse 34. He said, then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. There's a kingdom that is prepared for us from the foundation of the world. Es gibt ein Königreich, was seit Erschaffung der Welt für uns vorbereitet ist. That he wants us to inherit. Was wir erben sollen. He's not talking about when we die, but here, right here on earth. Es ist nicht, wenn wir sterben, sondern jetzt schon. You see, inheritance does not mean after death, that you must die to inherit it. Das Erbe after your death. Empfängst du nicht nach deinem Tod. You see, it is here on earth that you inherit it. Denn hier auf Erden erbst du dieses Erbe. And this inheritance is our relationship with the only true God. Und dieses Erbe ist unsere Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. Like John 17, 1 to 4 said. Well, let's go there. Let's quickly go there. John 17, 1 to 4. We have some minutes. Let me see. Praise the Lord. Halleluja. John 17. Johannes 17. We quickly read it from 1 to 4. It says, "This word spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. As thou hast given him power over all flesh, that he might, that he should give eternal life to as many as thou hast given him." It's only through Christ that you have relationship with the true God. Nur mit Christus hast du eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. That's verse 2. That's what verse 2 is telling us. He said, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Without Christ, there is no love relationship, true relationship, with the true God. Ohne Christus gibt es keine wahrhaftige Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. To know the true God. Mit dem wahrhaftigen Gott. To know the true God through Christ. Durch Christus. Jesus said, I am the door. Jesus sagt, ich bin die Tür. You see, to know Jesus, to know the true God. Jesus zu erkennen, den wahrhaftigen Gott zu erkennen. Then in verse 4 it says, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here in verse 4, speaking about our inheritance. Look at it again. Say, I have glorified thee on the earth. I have finished the works which thou gavest me to do. The inheritance that you gave me to bring to you, to your children, I have given it to them. Ich habe das Erbe den Kindern, deinen Kindern gegeben. Even in Old Testament, inheritance has never been about properties. Auch im Alten Testament war das Erbe nie etwas, was mit Besitz zu tun hat. You see, it has never been about carnal things. Es ging nicht um fleischliche Dinge. Romans 15. Römer 15. Quickly go to Romans 15. Praise the Lord. Hallelujah. Even in Old Testament, inheritance have never been about properties. Im Alten Testament ging es bei dem Erbe auch nicht um Besitz. Romans 15:26 and 27. It's not about carnal things. You see, the house, the car, the money in the bank, they are carnal things. Autos oder Geld. 26 and 27. For it has pleased them of Macedonia and Asia to make a certain contribution for the poor saints which are in Jerusalem. It has pleased them verily, and their debtors. They are, for if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things. You know, carnal things, there are spiritual things and there are carnal things. Es gibt geistliche Dinge und physische Dinge. You see, there are spiritual things and carnal things. Geistliche Dinge und fleischliche Dinge. The Bible called natural wealth as carnal things. You know, natürlicher Reichtum ist fleischlicher Reichtum. You see, all this house, car, money, they are all carnal things. Diese ganzen Güter sind fleischlicher Reichtum. Inheritance had never been about carnal things. Und das Erbe da, es ging nicht um fleischliche. And that's why Solomon called it vanity upon vanity. Sie hat auch König Solomon es als Nichtigkeit. He called it vanity upon vanity. Das ist Nichtigkeit über Nichtigkeit. After the fall, Satan turned relationship with the true God to carnal things. Aber nach dem Sündenfall wurde die Beziehung zu Gott eine Sache, bei der es einfach nur um Güter geht, um fleischliche Güter. You see, it's no longer relationship with the true God. Es geht nicht mehr um die Beziehung mit dem wahren Gott. Pursuing money. So, man ist hinter house, Geld her, hinter dem car. Haus her, hinter dem see, Auto. You know, it's no longer relationship. It's all relationship with the true God. You know, God created us for relationship with him. Gott hat uns erschaffen für eine Beziehung mit ihm. He wanted to have relationship with us. Er wollte Beziehung haben mit uns. But after the fall, aber nach dem Sündenfall, it was no longer relationship with the true God. War es keine Beziehung mit dem wahren Gott. Der Teufel hat das Erbe in etwas Fleisches umgewandelt. And that is why in the natural world today, for people, their parents are dying, they are after the house, the car. You see the company. It's about, you know, they have their things, you know, they want them to start dividing, they divide their inheritance, they make their testament. Wenn ihre Eltern kurz vorm Tod stehen, fangen sie an auszurechnen, was ihnen zusteht, was sie haben wollen, und all das ist in ihren Gedanken, weil es ihnen einfach um das weltliche, fleischliche geht. You see, look at the testament, what is there? It's about the house. Was steht im Testament? Es geht immer nur nothing um about Christ at all. Es geht schon um Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know our testament. You see, right now our testament should be Christ. Unser Testament sollte Christus sein. Relationship with the true God. Eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. Supposed to be all we desire. Sollte alles sein, was wir wonach wir uns sehnen. But today is all about carnal things. Aber heute geht es uns immer um our Fleisch. Testament is all about carnal things. Testament, da geht's immer um Fleisch. Nothing about Christ nichts at über all. Jesus Christus. When Christ was born. Als Christus geboren you know, wurde. The angels, they were rejoicing. Die Engel haben sich gefreut. In Luke 2:13 and 14. You know, they said heaven, they were rejoicing. Why? Sie haben sich gefreut. Wieso? There was let us go there. Let us go there. Praise the Lord. Halleluja. Luke 2. Lukas 2. 13 and 14. They were praising God. Sie haben Gott gepriesen. They were praising God. Why? Because they had now there is a relationship with the true God. Was jetzt Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. You see the inheritance is back. Das Erbe ist da. You see the relationship with the true God has come back. Beziehung ist zurückgekommen. There is no relationship between God and man. They were rejoicing for the relationship between God and man. Über die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Praise the Lord. Hallelujah. You see, it was not about house. It was not about Haus car. But about relationship with the true God. Mit dem wahrhaftigen Gott. Like in Revelation 4:11. He said, for his own pleasure, he created us. Let us go there. Revelation, quickly go there. Revelation 4. Offenbarung 4. He said, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor." You know the song. Can you still remember the song? You see, it's a song. "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for your pleasure they are and were created." Offenbarung, he created us for his own pleasure. 4:11. Würdig bist du, O Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Amen. You see, he created us for his own pleasure, you see, to have relationship with us. Um Beziehung mit uns zu haben. But today, aber heute, you see, do we have relationship with haben him? Wir eine Beziehung mit is ihm? It about our fellowship geht es with uns him? Um unsere Gemeinschaft mit ihm. Well, if you are living the earth today, if today is your last day on earth, heute dein letzter Tag ist, what is going to be your last words? Is it about Christ or about was sind deine letzten Worte? Geht es dir um Christus oder um irgendeinen Besitz? You see what is going to be in your testament? Was steht in deinem Testament? Is it Christ alone? Ist Christus allein? Or a house or a company oder Häuser, or whatever you are. Unternehmen oder sonstiges. You see, today it is like husband and wife. You see. Ehemann, what is your relationship today? Worum geht's in ihrer Beziehung? Between husband and wife, it's about money. Es geht um Geld. It's all about flesh. Es geht um das Fleisch. It's all about Kana. Es geht um das Fleisch. Kana, Kana, Kana everywhere. Parents and children. Eltern und Kinder. Relationships is no longer. There is no longer relationship in this world. Es gibt keine Beziehung mehr auf dieser Welt. It's not about carnal things. Es geht um fleischliche Dinge. The purpose of husband and wife is not about having children. Der Zweck der Ehe ist nicht, um Kinder zu bekommen. It's not about cooking. You see that a woman cook a good food for the husband. Dass du einen Koch zu Hause hast. Or cleaning the house. Dass du eine Reinigungskraft zu Hause hast. You better go and look for a cleaner. Weil dann such dir doch eine Reinigungskraft. Such dir einen Koch. Such dir diese Leute. It's not about, you know, the purpose. The purpose is a relationship. Der Zweck ist Beziehung. It's a relationship. Just like the same relationship the Lord wants to have with us. Die Beziehung, die Jesus Christus mit uns haben will. That is what he wants us to have with our. Und das sollen wir auch mit unseren Ehemann, mit unseren Children. But today, Satan has turned it to other things. Aber heute hat der Mensch, hat der Teufel hat dafür gesorgt, dass es somebody that is looking for a man that is looking for a wife. We've been looking for a woman that can bear children. Der Mann sucht nach einer Frau, die Kinder bekommen kann. That can cook very well. Die gut kochen kann. That can clean the house. Die gut putzen kann. You see, it's all about flesh that can fulfill its own desire. Die seine Wünsche erfüllen kann. It's not about relationship. Es geht nicht um Beziehung. It's not about fellowship. Es geht nicht um Gemeinschaft. Praise the Lord. Halleluja. Because they don't have relationship with Christ. Weil sie auch keine Beziehung mit Christus haben. If you have relationship with Christ, wenn du Beziehung mit Christus hast, you will know how important relationship is. Wirst du wissen, wie wichtig Beziehung mit Menschen ist. And if the man is, if the woman is looking for a husband, und die Frau hat einen Mann in Afrika, they are looking for a man that can take care of. Sie suchen nach einem Mann, der für sie sorgen kann. You know, it's all about can he take care of me? Can he take care of me? Mich versorgen. Not about Christ. Aber where is Christ? Wo ist you Jesus know, if Christus? You are looking for who will take care of you, Christ is enough. Wenn du nach jemandem suchst, der auf dich aufpasst, dann such nach Jesus. He's not looking for a man that will take care of you. Nicht einen Mann, der auf dich achtet. No man can even take care of Kein you. Don't you Mann know that? Kann auf dich acht geben. Praise the Lord. Halleluja. No man can replace God in your life. Kein Mann kann Gott in deinem Leben no setzen. Man can take care of you. Kein Mann kann auf dich aufpassen. Since the fall, there is no more God kind of relationship. Seit dem Sündenfall between husband and wife any longer. Ist die Beziehung eine ist diese göttliche Beziehung zwischen Mann und Frau weg. Between parents and children, diese göttliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern even weg. Friends to friends. Auch zwischen Freunden ist diese göttliche Beziehung weg. He said, you know, the relationship, don't look at all their relationships. Schau dir diese Beziehung an. It's all about hidden agenda. Es geht immer um versteckte Motive. You see, the man, the woman is having his own hidden agenda. The man is having his own hidden agenda. Children, they are having their own hidden agenda. You see, relationship is no longer a relationship. Beziehung ist nicht mehr Beziehung. Praise the Lord. Halleluja. Evil relationship. Bösartige Beziehungen. For me, Satan turned relationship. Who can satisfy me? Wer kann mich zufriedenstellen? You know, they are looking for who can satisfy me. Such nach jemanden, der so dich zufriedenstellen kann. So also the other side, the woman side. Genauso die Frau. Wer kann mich zufriedenstellen? Wer kann auf mich aufpassen? He is looking for his or her own advantage. Sucht nach seinem eigenen Vorteil. Look at the relationship between God and Adam. Dir die Beziehung zwischen Gott und Adam an. No washing of clothes. Da musste keine Kleidung gewaschen werden. You did not see no washing of clothes. No cooking for me. Da musste nicht gekocht werden. You know, no cooking. Praise the Lord. Halleluja. But there was a relationship. Aber trotzdem war Beziehung da. And there was fellowship between them. Trotzdem war Gemeinschaft da. Praise the Lord. Halleluja. I will quickly finish here, then we close. Amen. Let us go to Genesis 2. 1. Mose 2. You know, today, relationship is being replaced with handy. Heute werden Beziehungen mit Handys ausgetauscht. They are so busy with handy that they don't even know that their wife is there. No, they don't know that their husband is there. It's all about pressing it and pressing it. It's not a relationship with handys. And not relationship with husband and wife. Die Menschen so beschäftigt mit ihren Geräten, mit ihren Handys, dass sie noch nicht mal mehr Beziehung haben mit ihren Ehepartnern, mit ihren Freunden, mit ihrer Familie. You know, Satan have a lot of ways. Der Teufel hat viele Wege. To take people away. Leute wegzuführen. I only take my handy when I need half calls. Ich nehme nur mein Handy, wenn ich anrufe. I don't have time to learn all this. Ich habe keine Zeit. Some they don't even know where they are going on the street any longer. They are going on the street. They are so busy. Sie sind immer beschäftigt mit diesem. The Satan has given them a special job. Der Teufel hat ihnen eine Aufgabe gegeben. My God, look at don't look at what they are looking at, what they are pressing. Schau dir an, was sie sich angucken. Es ist alles tot. If something is not life, it's dead. Wenn etwas nicht Leben ist, ist es tot. Genesis 2. 1. Mose 2. Vers 18 to the end. 18 bis zum Ende. You know, animal. Tiere. You see, people now have relationship with animal. Leute haben Beziehung mit Tieren anstatt mit Menschen. And you know, they prefer not that we have. That I don't have children, but I have a field. Horse. I don't have children, but I have horse. One said, I don't have children, but I have cats. Sie ersetzen ihre Kinder mit Kinder zu haben mit Tieren. You know, they're not changed. You know, it's no longer relationship with people. Es geht schon Beziehung mit Menschen. Satan turned into a relationship between you and your dog. Der Teufel führt zu, dass es dann eine Beziehung zwischen dir und einem Tier ist. No dog can replace man. Hund, aber kein Hund kann no einen Menschen ersetzen. No cat can replace man. No animal can replace man. No cat kann einen Menschen ersetzen. Genesis 2, let us. Erst let us go zwei. Into it a little bit before we close. Amen? Amen. From verse 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. He said it's not good. It's not Adam that said it's not good. It is God that said it is not. We better allow God to say it is not good for you to be alone. Gott hat gesagt, dass es nicht gut ist. Lass lieber zu, dass Gott dir sagt, dass es nicht gut ist, allein zu sein. You are not the one to say it's not good. Nicht du sollst sagen, dass es nicht allow gut ist. Allow him to say it's lass not zu, good. Lass zu, dass Gott es sagt, dass es nicht gut ist. Praise the Lord. Halleluja. Don't look, stop looking at what this world you are looking at. Hör auf nach dem, das no, they look at age. They look at time. Was they look at time. They look at time. They look at time. So viele Dinge erachten sie. You better look at the Lord alone. Schau lieber auf den Herrn. Allow Christ to be. Lass zu, dass Christus das ist, was du praise siehst. Praise the Lord. Halleluja. He's not that will distract your attention. Er wird dich ablenken. Verse 19. And out of the ground, the Lord God formed every beast. You know, after he said it's not good for you to live alone. Nachdem er gesagt hat, dass es nicht gut ist, allein then zu sein. He started forming animals. Hat er Tiere gebildet. You know, and out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle. And to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, you know, God did not. Can you get where I'm going to? Praise the Lord. Hallelujah. Upon all the animals, he did not say it's enough. Have relationship with them. Obwohl all diese Tiere da waren, hat Gott nicht gesagt, das reicht. Hab Beziehung mit denen. Du hast genug da, was du dir aussuchen kannst. He said, name them. Gesagt, but for Adam, there was no found and help me. Aber für Adam gab es nichts Passendes. It's no relationship with your dog. Es geht nicht um it's not really you are so busy with them that there's nothing. There's nothing. You know, you don't even have time for God. You don't. You was know, some people like God. Like Papa's. My husband went to. We saw one woman taking her dog outside. Then my husband said, "Why don't you come to the church?" He said, "Because I don't have time." He said, "But you have time to take your dog outside." Praise the Lord. Hallelujah. You see, they have relationship with their dog. Sie haben Zeit, um but they don't have relationship with the true God. Sie haben ihre Tiere zu kümmern, aber they haben Zeit, um ihre Beziehung mit Jesus Christus zu pflegen. And the Lord said, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof, and the ribs which the Lord God had taken from the man. made he a woman and brought her unto the man. You see, he could see that the animal was not, should not be the mate. Er konnte sehen, dass diese Gehilfen kann kein Tier sein. You see, it's not a relationship with animal. Es geht schon um die Beziehung mit einem Tier. It's not a relationship with things. Nicht eine Beziehung mit Dingen, mit Gegenständen. With your wife, sondern with your mit husband. Deinem Ehemann, deiner Ehefrau. Erst mit Christus. Then allow Christ to now dann lass es zu, dass der Herr dich leitet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But today, Handy, aber heute ist das Handy. It's now relationship with handies, dein Gehilfe, with computer. Deine Gehilfen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. No animal can replace man. Kein Tier kann einen Menschen ersetzen. No plant, no job, no keine Arbeit. You know jobs. Some already have jobs. Leute, haben ihre they call their jobs their husband. Ihr Beruf ist ihr Ehemann. You see, they call whatever. You know, they call their job their wife. Ihr Beruf ist ihre Ehefrau. No job, handies can replace your wife. Kein or Handy, your husband. Kein Gerät kann dein Ehemann can oder replace your brothers and sisters, oder kann deine Geschwister ersetzen. Inheritance has been about Praise the Lord. In dem Erbe ging es nie um fleischliche Dinge. That is relationship with God is not about carnal things. In einer Beziehung mit Gott geht es nicht um fleischliche Dinge. Amen. Amen. We'll stop here and we'll continue with from here. And we look at David.